Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Althauer. Althauer. Ein junger Freund, Ende 20, beruflich als Fotograf unterwegs in Sachen Musik und Fußball. Seit Wochen nennt er mich Althauer und sagt: Althauer, komm unbedingt am 8. April nach Essen. Das wird ein verdammt heißes Spiel. Seine Vorfreude gilt in all der Zeit dem Duell der alten Rivalen Rot-Weiß Essen und MSV Duisburg. Beide Teams standen sich heute am frühen Abend im erstmals ausverkauften Essener Stadionneubau Stadion Essen gegenüber. Das bessere Ende hatte, wie nun feststeht, der MSV für sich. 4:1 hieß es nach 120 Minuten und dem sich anschließenden Elfmeterschießen. Ein Pokalspiel, Niederrhein-Pokal. Der Sieger darf jetzt hoffen, sich für die Pokal-Hauptrunde qualifizieren zu können, in der bekanntermaßen die sogenannten Großen warten. Bayern, Dortmund, Schalke und wie sie alle heißen. Apropos Dortmund. In der Champions League der Königsklasse spielte der BVB, ihr wisst das, ebenfalls am heutigen Abend begeisternd gegen die Königlichen, Real Madrid. Dennoch, als heute im Lauf des Tages auf der Seite des Fußballmagazins Reviersport der Tweet eines Users auftauchte, in dem dieser seinen Eindruck wiedergab, dass außerhalb Dortmunds der Fokus vieler Fußballinteressierter im Ruhrgebiet womöglich doch eher der Partie Essen-Duisburg gelten würde, schien mir das nicht so weit hergeholt. Zugegeben, Reviersport selber hatte, im Verbund freilich mit durchaus auch einer Reihe anderer Publikationen, in den letzten Wochen kräftigst an der Hype-Schraube rund um dieses Spiel eines Viert gegen einen Drittligisten gedreht. Irgendwo tauchte im Vorfeld dann auch die Meldung auf, für das Spiel heute am frühen Abend hätten sich auch zahlreiche sogenannte Althauer angekündigt. Nun mag ich selber vergleichsweise alt sein, gut. Aber ich bin kein Hauer. Mich so zu nennen, wie es mein junger Freund in den letzten Wochen tat, ist dann natürlich eher einer gewissen Ironie geschuldet. Einer mit Folgen allerdings. Große Teile dieser Sendung nämlich sind der Versuch, dem Begriff Althauer einfach einmal musikalisch beizukommen. Althauer in der Musik. Hier gilt natürlich erst recht. Ohne Augenzwinkern, Doppelbödigkeit, Ironie ist das nicht zu schaffen. Musiker, wenn sie denn überhaupt mal hauen, dann hauen sie auf die Pauken oder aber in die Tasten. Nun gut, wenn sie dies schon sehr lange tun, dann freilich ließe sich sagen, es sind Hauer, Althauer. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. Gemeint ist ein erfahrener Hooligan, ein in die Jahre gekommener Hooligan, der um Auseinandersetzungen rund um Fußballspiele inzwischen eher einen Bogen macht. Weil er Familie hat vielleicht, berufliche Verpflichtungen als Arzt, Kaufmann, Bankangestellter, Baggerführer oder weil er sich schlicht zu alt fühlt zum Hauen. Der Althauer bleibt also bei normalen Fußballspielen in seiner Höhle, die er eigentlich nur noch verlässt, wenn es zu sogenannten echten Brisanzspielen kommt. Derbys, wie das zwischen Essen und Duisburg. Übrigens eins, das es seit einer gefühlten Ewigkeit als Pflichtspiel nicht mehr gegeben hat. Was die Brisanz zumindest im Vorfeld dann noch einmal erhöht. So sehr, dass auch ehemals unmittelbar Beteiligte zu Wort kommen. Spieler also, Ex-Spieler, die ihre Erinnerungen an frühere Derbys zum Besten geben. Der beinharte ehemalige MSV-Verteidiger Joachim Hopp etwa erinnert sich an ein Spiel der beiden Teams aus dem August 1997. Ich musste den Essener aber umhauen, weil er sonst durch gewesen wäre, diktiert er dem Fragesteller und schließt, dass wir das Derby trotz Unterzahl gewonnen haben, war genial. Hopp hat sich übrigens bereits noch zu seiner aktiven Zeit den Ruf eines exquisiten House-DJs erworben. Seine Sets spielte er gelegentlich an der Seite des Ruhrgebiets House-Maestros Ingo Sänger. Ein echter Deep House Althauer, wenn man so will, dessen Liebe zur Musik vermutlich bis ins hohe Alter hinein nie erlöschen wird. Denken wir nur an die etwa 40-köpfige Band The Zimmers aus England. Altersdurchschnitt 78 Jahre. Ihre Version des Who-Klassikers My Generation entwickelte sich nach anfänglicher Belustigung, Verblüffung zum handfesten Alt- oder besser vielleicht Gassenhauer. Vom ältesten Bandmitglied Buster Martin wurde zusätzlich kolportiert, der Mann habe einen Angriff dreier Jugendlicher auf ihn erfolgreich abgewehrt, indem er die drei Jungs einfach umgehauen habe. Und das in einem Alter von 100 Jahren. Althauer, man darf sie nicht unterschätzen. Fehler, entschuldigt bitte. Da habe ich hier die falsche Musik rausgezogen, tue sie im Moment wieder rein. Oh, das tut mir leid. Da ist sie wieder. Super. Buddy, you're a boy, make a big nice playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, your big disgrace. Kicking your can all over the place. Sing it! Shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace. Waving your banner all over the place. Sing it! We will rock you. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, your big disgrace. Somebody better put you back in your place. We will rock you. We will rock you. Come on now. We will rock you. We will rock you. We'll be right back. Italy. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made her bed even when the chance was slim. Running around. Dieser Song hier heißt Johnny und Anne Mary, stammt im Original von Robert Palmer, findet sich auf dem neuen Album des Norwegers Todd Terje, das heißt It's Album Time, und die Stimme hier stammt von Brian Ferry. Johnny and Mary, Todd Terje featuring Brian Ferry, Althauer. In irgendeinem Fanforum las ich anlässlich eines lange zurückliegenden Spiels zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Nürnberg, man könne Ultras für die Wiese nicht gebrauchen. Für Schlägereien auf der Wiese also. Und weiter hieß es da, das freilich überraschte mich, genauso wie du viele Althauer für Wiese nicht begeistern kannst. Wenn schon eine Wiese einen Althauer nicht begeistern kann, was dann, frage ich mich. Vielleicht, ich spekuliere, der heimische Fernsehsessel? Eine Flasche Bier, ein Schnittchenteller? Für einen User eines MSV-Forums hätte sich der Abend heute womöglich genau so gestaltet, wäre da nicht etwas sehr Einschneidendes dazwischen gekommen. Die Meldung darüber hatte sich bereits im Verlauf des Vormittags wie das berühmte Lauffeuer verbreitet. Fahnenklau in Duisburg. Unbekannte hatten offensichtlich das Quartier der Duisburger Gruppierung Duisburg Forever im Ortsteil Warnheimer Ort aufgesucht und dort ein 30 Jahre altes Banner der Gruppe entwendet. Die größte Sorge nun, dieses Banner könne womöglich im Verlauf des Spiels von Essener Besuchern zunächst gezeigt und dann angezündet werden. Eine Demütigung. Hatte eigentlich keine Karte fürs Spiel und den Abend, deshalb vor dem Fernseher geplant, schreibt nun der erwähnte User. Dann lese ich auf der Arbeit vom Fahnenklau der Essener Brut. Also umgehend halben Tag freigenommen, nach Hause gefahren und mit meiner Frau diskutiert. Ende vom Lied, Stress. Deshalb heute Abend nach Essen und Essener umhauen. Keine Frage, es ist ein Althauer, der hier schreibt. Und während bei ihm das Ende vom Lied in Stress mündet, ist bei musikalischen Althauern nur zu oft das Gegenteil der Fall. Sie bringen die Milde in das Lied. Denken wir an Grizzly Bear aus New York und ihre erst nachträgliche Zusammenarbeit mit dem alten Doobie Brothers Sänger und Keyboarder Michael McDonald im Song While You Wait for the Others. Michael McDonald, ein Althauer? Nun, in die Tasten haute er schon, dann und wann. While you wait for the others to make it all worthwhile, all your useless pretensions are weighing on my time. You could beg for forgiveness as long as you like. I'll just wait out the evening. You'll only beat me dry. Yes, you'll only beat me dry. So I'll ask you kindly. While you wait on the answers that I'll pretend to find, keeping up with the motions still occupies our time. You could hope for some substance as long. Out the evening and always ask me why. Yes, you'll only beat me dry. So I'll ask you like to stay in love with you all summer, and after fall I'll keep you warm through the winter. Ooh, 'cause I've noticed one thing, this ain't no summer play. I like to ride my bicycle with you on a handlebar. You laugh and run away. Dieser Song hier ist ein echter Althauer-Song, er ist uralt, kommt von einem amerikanischen Duo, das gleich hier noch Erwähnung finden wird, die Alessi Brothers. Althauer. Es läuft die 67. Minute. Als ich diesen Song gerade gehört, zum wiederholten Male zu Hause höre und auf dem Bildschirm sehe, dass nun die gestohlene Fahne tatsächlich wieder auftaucht und von Essener Besuchern in die Höhe gehalten wird. In der Essener Kurve wird zudem ein Tor zum Spielfeld hin geöffnet. Chaos, Ordner, Polizei, die Spieler laufen in die Kabinen, das Spiel ist unterbrochen, wird dann allerdings weitergeführt und zum Glück nicht abgebrochen. Und es nimmt Fahrt auf. Lemke ist es, der den Ball aufs Tor haut, Ratajczak im Duisburger Gehäuse kann nur mit Mühe zur Ecke klären. Runterfahren, runterfahren, möchte man einigen ans Herz legen, die womöglich bereits neue Provokationen abseits des Spielgeschehens aushecken. Dabei ist doch dieses Spiel für sich genommen schon an Spannung, Aufregung, Emotion kaum mit etwas anderem zu vergleichen. Diesen verdammten Ball, man muss ihn doch nur nehmen und ihn einfach reinhauen. Jeder weiß das, auch die Althauer. Ja, gerade sie wissen das nur zu gut. Ja, komm, hau rein das Ding. Oh, über meine fiese Egos. Und das wahre Ich bleib lieber im Schrank. Und ich sage, ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht. Yeah. Oh ja, ja, ja, ja. Und das werde ich euch bei Zeiten auch alles noch beweisen. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ein falsches Bild von mir, sowas wie ein echten Kuja. Es tut mir leid, da kann ich nichts dafür, weil mein eigentliches Ich ist im Urlaub. Oh ja, ich bin gar nicht der Typ, den jeder in mir sieht. Ich sag, und das werd ich euch bei Zeiten auch alles noch beweisen. Ah ja, eigentlich bin ich ganz anders. Ich komm nur viel zu selten dazu. Du machst die Welt mit einem Bekanntschaft, den ich genauso wenig kenne wie du. Dieser gerade gehörte Song ist, um im Bilde mal zu bleiben, ein absoluter Neuhauer. Ein neuer Song vom Archie Bronson Outfit, den ich so stark finde. Ich wollte ihn an irgendeiner Stelle spielen. We Are Floating heißt er. Das ist jetzt passiert. Althauer, Essen Hauptbahnhof. Viele Fans, darunter auch eine große Gruppe Bremer gesichtet, weiß einer zu berichten. 94. Minute. Der Viertligist Rot-Weiß Essen schießt das 1:0. Es läuft die Verlängerung. Auch Dortmund führt. Fehler in der Realabwehr. Wenn die Dortmunder das wirklich schaffen sollten, werde ich zum Umhauer. Das haut mich dann um. Aber so ein richtiger Althauer zu sein, das werde ich vermutlich nicht mehr schaffen. Es sei doch bitte auch getrost denen vorbehalten, die, in die Jahre gekommen, immer wieder, immer noch, plötzlich wieder etwas raushauen. Die Alessi Brothers zum Beispiel, Bill und Bob, Zwillingsbrüder, Amerikaner, in den 70er Jahren, Anfang der 80er, ein paar echte Hits, sagen wir ruhig, Hauer, Gassenhauer, Oh Laurie, eben gespielt etwa. Aber dann schweigen. Bier womöglich, Schnittchenteller, Fernsehabende, 30 Jahre lang. Und plötzlich tauchen sie völlig überraschend in einem Song des französischen Duos Principles of Geometries auf und, man kann es nicht anders sagen, veredeln den, geben ihm die derzeit so gern in Anspruch genommene Milde. Ja, in der Musik sind Althauer die Gelassenheit in Person. Sie schlendern vorbei. Gelegentlich klingt ihr Mitwirken wie ein flüchtig in die Runde geworfenes Hallo. David Bowies Gastrolle im Arcade Fire Song Reflektor, gleich zu Beginn der Sendung gespielt, ist in der Hinsicht womöglich die Krönung. David Bowie, ein Althauer? Ja, hier in dieser Stunde sind sie das alle. Ob nun Bowie, Giorgio Moroder oder aber Brian Eno. Eine Art Bild Hauer in Sachen Klang. Seine Produktion mit Coldplay. Es gibt da auf diesem Album Viva la Vida der Band aus dem Jahr 2008 ein Lied Ende, das mich bis heute fasziniert. Cemeteries of London heißt der Song, der zweite des Albums, die ambientartige Klavierpassage, mit welcher der Song ausklingt, wird zu keinem vorherigen Zeitpunkt angerissen, vorbereitet oder sonst wie ins Spiel gebracht. Sie fällt einfach so vom Himmel. Ein Luxus, den Popsongs sich gemeinhin nicht so ohne weiteres leisten. Ich bilde mir bis heute ein, auf diese Idee mit dem Schlussteil konnte eigentlich nur Brian Eno kommen. Wer sonst haut so etwas heraus? At night they would go walking till the breaking of the day. The morning searching to see God in their own way. Save the night time for your weeping. Your weeping. Singing la la la la la la la. And the night over London lay. So we rode down to the river where they told you. busted. Die französischen Principles of Geometry mit den eben schon ins Spiel gebrachten amerikanischen Althauern, den Alessi Brothers. Das hier ein neuer Song, Streamstars von den Principles of Geometry. Althauer. Reus trifft in Dortmund 2:0 zur Halbzeit. De Witt gleicht in Essen für Duisburg aus. Jetzt geht es dort ins Elfmeterschießen. Jeder Althauer, der irgendwo vor dem Stadion hofft, dass da vielleicht auch noch etwas Aufregendes passiert, kann sich inzwischen im Grunde in den Allerwertesten beißen. Wäre er doch da eh ohne Karte fürs Spiel besser zu Hause geblieben, vorm TV, am Ticker, Bier, Schnittchen. Wieder trifft De Witt, diesmal vom Punkt, ebenso wie Wolze und Bollmann. Die Essener Spieler hingegen zeigen Nerven. 4:1 gewinnt der MSV nach einem packenden Spiel. Beide Teams stehen in den Kurven ihrer Anhänger und lassen sich feiern. Vergeblich versuche ich, meinen Mann vor Ort telefonisch zu erreichen, den jungen Fotografen. Vermutlich ist er gerade mittendrin im Getümmel oder aber es hat ihn umgehauen. So wie mich aus der Distanz, der ich mich zum Ende hin dazu versteigen möchte, auch diesen Künstler hier kurzerhand zum Althauer zu verklären. Sohn, ein Althauer? Nun, das wichtigste Kriterium erfüllt er ja. Im Grunde, der aktuell gefeierte Brite mit Wohnsitz Wien nämlich hat eine eigenartige Vorgeschichte. Und damit, wenn man so will, eine Leiche in seinem Keller. Trouble Over Tokyo hieß einige Jahre lang sein kurzzeitiges Band, später dann Soloprojekt. Das Album Pyramids erschien nahezu exakt vor 6 Jahren im April 2008. Verdammt lang her also und verdammt anders als die wohligen Klangblüten des Sohn-Debüts. Gravierende Unterschiede. Schön, dass es sie gibt. Ein Althauer hat das heute noch mit einem zumindest auf den ersten Blick halbwegs musikalisch gefärbten Posting nur zu sehr verdeutlicht. Ich glaube, ich lasse meinen kurzen heute dann mal zu Hause. Das riecht nach 80er Revival Party. So postete er vor dem Spiel. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian. Cheaper than taking a risk.